wie eben konkrete Studien zur Konkordats- und Verfassungspolitik Österreichs im 19. Jahrhundert angestellt hat und der also nun jetzt über den Kulturkampf in Österreich sprechen wird. Bitte sehr. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das Thema im Programm ist ein bisschen zu weit gefasst. Ich müsste, wenn ich dieses Thema wirklich behandle und Italien und Deutschland mit einbeziehe, eigentlich das tun, was wir im ganzen Seminar tun sollten. Also da würde dieser Vortrag allein reichen. Dazu fühle ich mich nicht imstande, hier vergleichend alle drei Kulturkämpfe einzubeziehen. So klingt das ein bisschen vom Thema, von der Themenliste des Programmes her. Und zum Zweiten muss ich auch noch die Habsburger Monarchie insofern ein wenig einschränken, als ich nur über den Kulturkampf in der cisleitanischen Reichshälfte, das heißt also in der, Sie wissen ja, dass 1867 mit dem Ausgleich die Habsburger Monarchie in eine Doppelmonarchie aufgespalten wurde, die ungarische Reichshälfte, also das Königreich der Heiligen Stephanskrone, ist hier ausgeklammert. Ich verweise für jene, die sich dafür interessieren, auf die schon mittlerweile mehr als 20 Jahre zurückliegende, aber doch noch immer gültige Studie von Moritz Csáky über den Kulturkampf in Ungarn, die aber allerdings der ganz andere Dimensionen und ganz andere auch zeitliche Verschiebungen hat, als der in der sogenannten cisleitanischen Reichshälfte, also im Wesentlichen die österreichischen Länder, inkludierend, wo wir sind, damals noch zu den österreichischen Ländern gehörend, Böhmen, Galizien, Lodomerien, Bukowina und ein Dalmatien, also ein Teil Jugoslawien jetzt. Also zu diesem Kulturkampf in der cisleitanischen Reichshälfte der Habsburger Monarchie. Die Genesis des habsburgischen Absolutismus ist nicht zu trennen vom großen Einfluss, den die katholische Kirche bei seiner Entstehung ausübte. Wenn auch in den unterschiedlichen Spielarten dieses Absolutismus die Funktion der Kirche ebenfalls sehr unterschiedlich war. Die Durchsetzung des sogenannten konfessionellen Absolutismus des 17. und frühen 18. Jahrhunderts war den Habsburgern nur durch eine enge Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche möglich, deren Advocatus und Schutzherr sie waren, die aber ihrerseits stets eine gewichtige Stütze der Staatsmacht bildete. Ein zentrales Thema des aufgeklärten Absolutismus der Regierungszeit Maria Theresias und ihrer beiden Söhne Josef II. Und Leopold II. War der Versuch, diese Verflechtung von Staat und Kirche zu lösen und der Kirche den ihr gebührenden Platz zuzuweisen. Schließlich hat auch der vormärzliche Absolutismus, der seine Legitimation aus der Überwindung der Französischen Revolution und ihres Gedankengutes bezog, ebenfalls in der konservativen katholischen Kirche eine Hauptstütze gefunden. Das Bündnis von Thron und Altar, auf dem schon das vormärzliche Regierungssystem beruht hatte, wurde dann nach dem Schock der Revolution des Jahres 1848-49, eine Revolution, die man im eigenen Lande erlebte, im Neoabsolutismus gewissermaßen auch vertraglich fixiert, indem am 18. August des Jahres 1855 ein Konkordat mit der katholischen Kirche bzw. dem Papst abgeschlossen wurde. Dieser Vertrag, der der katholischen Kirche eine Reihe von Vorrechten zubilligte, die sie wieder zu einer Art privilegierter Staatskirche machte, war der Ausgangspunkt des Kampfes der Liberalen in der Habsburger Monarchie, den man häufig als Kulturkampf bezeichnet, der aber etwas vor dem deutschen Kulturkampf beginnt. Die Verhandlungen über dieses Konkordat führte auf Seiten der Habsburger Monarchie, und das ist schon recht bezeichnend, ein Geistlicher, der Kardinal Ottmar Rauscher, der als ehemaliger Lehrer des Kaisers dessen besonderes Vertrauen genoss und auf der Seite des Heiligen Stuhls, Albert Querelli. Dieser Vertrag garantierte der katholischen Kirche in der Habsburger Monarchie eine erhebliche Vormachtstellung, die sich vor allem auf dem Gebiet der Rechtsprechung, hier besonders das Eherecht, und besonders wichtig auf dem Gebiet des Schulwesens deutlich auswirkte. Im Bereich der Schule hatten alle Unterrichtsgegenstände sich der kirchlichen Lehre unterzuordnen. Was das für Gegenstände wie Geschichte oder die Naturwissenschaften, die natürlich im Volksschulbereich nicht die große Rolle spielen, bedeutete, kann man sich ungefähr vorstellen. Dieses Konkordat wurde für die oppositionellen Liberalen zum Stein des Anstoßes, aber auch zunehmend, und das glaube ich ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, zum Symbol für das neoabsolutistische System, das man zu bekämpfen versuchte. Die Innenpolitik der Habsburger Monarchie ist stark von außenpolitischen Ereignissen geprägt. Die beiden Phasen der Liberalisierung, die 1861 und 1867 eintraten, waren unmittelbares Resultat der beiden verlorenen Kriege gegen Sardinien, Piemont und Frankreich 1859 und gegen Preußen und Italien im Jahre 1866. Neben dem sogenannten Ausgleich, schon erwähnt, mit Ungarn, hatte die Niederlage von 1866 noch eine zweite bedeutende Folge. In der westlichen Reichshälfte, natürlich auch in Ungarn, aber das ist ja hier ausgeklammert, setzten sich die Liberalen als regierende Partei durch. Die Deutschliberalen, müsste man das immer genauer sagen. Aus der Genesis des österreichischen Liberalismus ergibt sich das Grundtrauma dieser Deutschliberalen schlechthin. Der Liberalismus, der sich seit dem Vormärz zu entwickeln begonnen hatte, war in der Habsburger Monarchie nur zögernd und mit ständigen Unterbrechungen, und das führte zu einer Verunsicherung der Liberalen, zum Durchbruch gelangt. Nachdem die Durchsetzung dieser Bewegung auf revolutionärem Weg im Jahr 1848 gescheitert war, kam es erst nach den außenpolitischen Krisen von 1859 und 1866 zu zwei Entwicklungsschritten in Richtung Liberalismus und damit auch natürlich Konstitutionalismus. Zunächst setzte sich der später von den Deutschliberalen gerne als Pseudoliberalismus verunglimpfte zentralistische Regierungsstil unter Anton Ritter von Schmerling durch, der zwar wesentliche Grundlagen für die spätere Verfassungsentwicklung der Monarchie legte, aber gerade was das Infragestellen des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat anlangte, ganz besonders inaktiv war. Diese Ära Schmerling wurde dann wieder von einer sogenannten Sistierungsepoche abgelöst, das heißt, die Verfassung wurde wieder mal aufgehoben, einer Phase absolutistischer, nicht konstitutioneller Regierung unter Richard Graf Belcredi. Erst nach dem verlorenen Krieg des Jahres 1866 kamen die Liberalen wirklich an die Macht in der Habsburger Monarchie in Cisleithanien, doch auch in der Verfassung des Jahres 1867, der ersten von einer konstituierenden Versammlung erarbeiteten, nicht vom Monarchen von oben her oktroyierten Verfassung, wurden den Monarchen starke Rechte eingeräumt. In der Verfassung heißt es, ich zitiere, der Kaiser ist geheiligt, unverletzlich und unverantwortlich. Der Kaiser übt die Regierungsgewalt durch verantwortliche Minister und die denselben untergeordneten Beamten und Bestellten aus. Der Kaiser ernennt und erlässt die Minister und besetzt über Antrag der betreffenden Minister alle Ämter in allen Zweigen des Staatsdienstes, insofern nicht das Gesetz ein anderes verordnet. Ende des Zitats. Der Kernpunkt dieser Aussagen des Gesetzes, die dem Kaiser natürlich auch alle Rechte bezüglich der Erklärung von Kriegen, Abschließung von Staatsverträgen jeder Art, den Oberbefehl über die Armee und noch einige andere weniger bedeutsame Prärogativen zugestanden haben, ist die Tatsache, dass der Ministerpräsident vor allem dann in der politischen Praxis der Habsburger Monarchie und sein Ministerium sehr stark, vor allem von der Gnade des Kaisers, abhängig gewesen sind und die Majoritätsverhältnisse im Reichsrat, man versuchte irgendwie zu gestalten, irgendwelche Koalitionen zu finden. Die Gnade des Kaisers ist wesentlicher als die Zusammensetzung des Reichsrates. Dieser Gesichtspunkt ist im Auge zu behalten, wenn man die Politik der Liberalen gegenüber dem Konkordat beurteilen möchte. In vieler Hinsicht war die Politik der Liberalen natürlich auch von ihren Gegnern beeinflusst, wie wir es ja schon in anderen Fällen gehört haben, da man ja im Felde der öffentlichen Meinung, wie sie im 19. Jahrhundert in der Habsburger Monarchie entwickelt war, Meinungsfelder belegen musste, die nicht schon vom Gegner besetzt waren, sodass es zu einer extremen Polarisierung der Parteien kam. Ganz im Gegensatz zur heutigen Situation, in der die Programme der gegnerischen Parteien sich kaum mehr voneinander unterscheiden. Hauptgegner der Deutschliberalen waren in der politischen Situation Cisleithaniens nicht nur die verschiedenen Nationalitäten, allen voran die Tschechen, sondern auch die katholischen Konservativen oder die Ultramontanen. Wenn man den Konservativismus allgemein als eine Reaktion auf die Französische Revolution ansehen kann, so sind jene Kräfte, die dem Liberalismus in der Habsburger Monarchie entgegenstanden, zwar im weitesten Sinne auf diesem Boden entstanden, jedoch viel unmittelbarer wären diese konservativen Parteien der Habsburger Monarchie als Reaktion auf den Josephinismus zu verstehen, da eines ihrer Hauptanliegen die Erhaltung oder Wiederherstellung der Macht der katholischen Kirche in der Monarchie gewesen ist. Eine zweite Komponente, die nicht unmittelbar mit der konservativen Ideologie zu tun hatte, ist die föderalistische Ausrichtung dieser Gegenkräfte zum Liberalismus. Also im Gegensatz zu dem, was wir jetzt vorhin in der Diskussion gehört haben, dass die liberalen Katholiken oder die moderaten Katholiken eher föderalistisch ausgerichtet sind, sind die österreichischen Konservativen föderalistisch und die österreichischen Liberalen zentralistisch ausgerichtet. Das ist ein sehr wesentlicher Grundsatz, der in der Diskussion auch um diese Frage Kirche-Staat eine Rolle spielt. Dadurch wurde sozusagen provoziert oder gegenseitig provoziert eine zentralistische Haltung der Liberalen, und die liberalen Ansätze sind eine Art unauflösliche Verbindung, eine Art Ehe mit dem zentralistischen Standpunkt eingegangen. Die klerikale Opposition hatte ihre Hauptstütze in Tirol und machte sich wenigstens im Reichsrat deutlich bemerkbar, wenn sie auch in der öffentlichen Meinung mit den Liberalen, die mit Zeitungen wie die Presse, die Neue Freie Presse oder dem Neuen Wiener Tagblatt, zumindest drei weit verbreitete Zeitungen auf ihrer Seite hatten, wenn auch diese Zeitungen oftmals eine andere Meinung vertraten als die liberale Politik, meist radikalere Meinungen vertraten, nicht konkurrieren konnte. Also die katholische Presse ist dagegen verhältnismäßig schwach entwickelt. Im Gegensatz zur wichtigsten nationalen Opposition erwog man von Seiten der Klerikalen zwar als Kampfmittel, dem Reichsrat in Wien fernzubleiben, ebenso wie die Tschechen es praktizierten, konnte sich aber schließlich nicht zu dieser sogenannten Abstinenzpolitik, was nichts damit zu tun hatte, dass die tschechischen Abgeordneten kein Bier tranken, sondern dass sie eben den Reichsrat fern blieben, konnte sich also zu dieser Abstinenzpolitik nach tschechischem Muster nicht durchringen, um eben im Reichsrat die Anliegen der Ultramontaner zu vertreten. So bildete diese Gruppe der klerikalen Abgeordneten, die häufig nicht zuletzt wegen ihrer föderalistischen Ideen auch mit den Slawen der Monarchie kooperierten, eine deutlich spürbare und sich ständig artikulierende Opposition, die natürlich für dieses Konkordat von 1855 Stellung nahm. Weder stellten sich die Deutschliberalen der Habsburger Monarchie als eine einheitliche Bewegung dar, gleichsam als ein monolithischer Block mit einem einheitlichen Konzept und ausgeglichenen Gruppeninteressen, noch waren die Gegner des Liberalismus mehr als ein bunt zusammengewürfelter Haufen, den letztlich nur die Gegnerschaft gegen die an der Macht befindliche liberale Partei vereinigte. Die Dialektik dieser beiden Gruppen wird zumindest in einer Richtung, in einer sehr parteiischen Richtung, von einer zeitgenössischen Pressestimme ganz ausgezeichnet erfasst. Ich zitiere: Hätten wir nicht die sogenannte Rechtspartei, deren Streben auf einen vollständigen Umsturz der bestehenden Dinge gerichtet ist, zu bekämpfen, würde es sich für die beiden großen Hauptparteien im Reiche nicht um die Frage der elementaren Organisation desselben handeln, sondern nur um ein größeres oder geringeres Ausmaß des Liberalismus? Würde nicht die Nationalitätenfrage in so exklusiver und schroffer Weise von den Deklaranten, das sind eben die Tschechen, und ihrer Bannerschaft in den Vordergrund gedrängt, kurz säßen Tschechen, Slowenen, Ultramontane und Feudale im Abgeordnetenhaus ohne den Hintergedanken, bei nächstbester Gelegenheit eine moderne Auflage der Pulververschwörung zu veranstalten, dann wäre es vielleicht auch um die Einheit der Verfassungspartei, wie diese heute beschaffen ist, geschehen. Also die Gegnerschaft formt diese Gruppen. Als die Liberalen schließlich 1867 doch zur Herrschaft kamen, war also eines ihrer Hauptanliegen ein kirchenpolitisches. Für den Liberalismus war das Konkordat von 1855 nicht nur als Vertrag, der eine Reihe von Bestimmungen enthielt, denen die Liberalen nicht zustimmen konnten, sondern auch als ein Symbol für den Absolutismus, der die liberalen Bestrebungen lange unterdrückt hatte, verhasst. Man misstraute von Seiten der Liberalen dem Kaiser, unterstellte ihm, nicht zu Unrecht, absolutistische Bestrebungen, fürchtete um die eben erreichte Verfassung. Aber gegen den Kaiser selbst konnte man nicht direkt ankämpfen. So nahm man das Konkordat zur Zielscheibe, schlug den Knecht und meinte den Herrn. Die liberalen Zeitungen vertraten vehementest die Ansicht, dass das Konkordat, dessen Bestimmungen schon mit der Dezemberverfassung des Jahres 1867, in der eine Gleichstellung der Staatsbürger aller Konfessionen verankert war, im Widerspruch standen, gekündigt und vollkommen aufgehoben werden müsse. Die liberalen Politiker allerdings konnten nicht so radikal vorgehen oder wollten nicht so radikal vorgehen, nicht zuletzt aus Rücksicht auf Kaiser Franz Josef, der eine Aufhebung des Vertrages ablehnte, aber auch mit Rücksicht auf das zwar zum Gutteil josephinisch gesinnte, aber doch letztlich konservative Herrenhaus. Der Vertrag blieb daher zunächst bestehen, wurde formell nicht aufgehoben, aber durch eine gezielte Einzelgesetzgebung in wesentlichen Punkten durchbrochen. Der liberale Justizminister Eduard Herbst legte 3 Gesetzesanträge vor, Entwürfe zu einem Ehegesetz, einem Schulgesetz und einem interkonfessionellen Gesetz, die allesamt den Charakter des Kompromisses trugen. Das wichtigste dieser Gesetze war ohne Zweifel das Schulgesetz, das die im Konkordat vorgesehene Schulaufsicht der Kirche über alle Gegenstände der Volksschule, nicht bloß den Religionsunterricht, aufhob und damit zwar ein säkulares Schulwesen förderte, allerdings durch die Zementierung der Position des Pfarrers in der Schulaufsichtsbehörde den klerikalen Einfluss nicht völlig beseitigte. Auch das Ehegesetz stellte einen Kompromiss mit der Kirche dar. Die von den radikalen Gruppen der Liberalen geforderte obligatorische Zivilehe wurde nicht Gesetz, weiterhin blieb die kirchliche Eheschließung rechtskräftig. Das Gesetz regelte nur Sonderfälle, Ehen zwischen Angehörigen verschiedener Konfessionen etwa, und wies dem Staat die Rechtsprechung in Eheangelegenheiten zu. Trotz dieser relativ weichen Gesetzgebung feierten die Liberalen diese im Mai 1868 vom Kaiser sanktionierten Gesetze als einen Triumph des Säkularismus über die, ich zitiere, finsteren Mächte der Kirche, die ihrerseits vom Papst bis hinunter zum letzten Dorfpfarrer mit einer lautstarken Polemik gegen den Liberalismus reagierten. Jedoch die Abneigung des Kaisers, den Vertrag zu kündigen, an der sich die Liberalen in ihrer Unsicherheit orientiert hatten, führte schließlich zu dieser halbherzigen Lösung der Religionsfragen, die weder Franz Josef, der ein wenig nachgeben musste, noch die radikaler denkenden Liberalen zufriedenstellte. Der Kaiser hätte den Vertrag von 1855 am liebsten unverändert bewahrt gesehen, sah aber unter dem Zwang zur Konstitutionalisierung keine Möglichkeit, die Kirche besser zu schützen, als er es ohnehin tat. Mitten im Religionskampf in der Ära des Hochliberalismus oder in seiner Spätphase ist eine Aussage des Kaisers vom September 1874 überliefert, in der Franz Josef zu diesen Fragen Stellung bezog. Ich zitiere: Wenn ich auch bis jetzt durch die Verhältnisse gehindert wurde, zum Schutze der Kirche das zu leisten, was dem Verlangen meines Herzens entsprach, so bin ich mir doch dessen bewusst, dass ich vieles verhindert habe, was der Kirche weit mehr hätte schaden müssen, als das, was zu ihrem Nachteil wirklich geschehen ist. Ich verspreche, dass ich, soweit die Verhältnisse es zulassen, die Kirche schützen werde. Die kirchliche Reaktion auf diese Gesetze war heftig, sowohl von Seiten des Papstes als auch von Seiten der österreichischen Bischöfe. Papst Pius IX. Hatte am 22. Juni 1868 im Geheimen Konsistorium folgende oft zitierte Stellungnahme abgegeben. Ich zitiere wieder: Ihr sehet mithin, ehrwürdige Brüder, wie verwerflich und verdammenswert jene von der österreichischen Regierung erlassenen abscheulichen, abominables Gesetze sind, welche die Lehre der katholischen Kirche, ihre ehrwürdigsten Rechte, ihre Autorität und göttliche Konstruktion sowie die Gewalt des apostolischen Stuhles, ja selbst das Naturrecht, aufs Äußerste verletzen. Von der Sorge für alle Kirchen, die Christus der Herr uns übertragen geleitet, erheben wir unsere apostolische Stimme in dieser erlauchten Versammlung und Kraft unserer apostolischen Autorität verwerfen und verdammen wir die angeführten Gesetze im Allgemeinen wie im Besonderen. Alles, was in diesen wie in anderen Dingen gegen die Rechte der Kirche von der österreichischen Regierung oder von ihren untergeordneten Behörden verordnet, getan oder wie immer verfügt wird. Kraft derselben Autorität erklären wir diese Gesetze samt ihren Folgerungen als durchaus nichtig und immerdar ungültig. Ende des Zitats. Auch die österreichischen Bischöfe selbst leisteten Widerstand. Als eine Verordnung des Justizministers die Bischöfe zur Übergabe der geistlichen Eheakten an die weltlichen Gerichte aufforderte, verweigerten diese die Herausgabe der Akten. Als Vorkämpfer entpuppte sich dabei der streitbare Bischof von Linz, Franz Josef Rudigier. Er verweigerte nicht nur die Auslieferung der Akten, sondern er griff auch in einem Hirtenbrief öffentlich gegen die neuen Gesetze Stellung und instruierte seinen Klerus, Widerstand zu leisten. In einer Untersuchung des Strafgerichtes wegen Störung der öffentlichen Ordnung weigerte sich Rudigier unter Berufung auf das seiner Meinung nach für ihn nach wie vor vollgültige Konkordat vor Gericht zu erscheinen. Am 5. Juni 1869 wurde er daraufhin gewaltsam vorgeführt, mit Polizeiassistenz sozusagen vorgeführt. Die Liberalen statuierten an diesem Fall ein Exempel, um zu beweisen, dass, ich zitiere wieder, die Gleichheit vor dem Gesetz nicht an den Toren eines bischöflichen Palais endet. Ende des Zitats. Rudigier wurde für schuldig erkannt und zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt. Auf den Protest des Bischofs hin verfügte der Kaiser in einem Handschreiben, dass Rudigier die Strafe nachzusehen sei. Zwar endete auch diese reale Machtprobe des Liberalismus mit der Kirche in einem Kompromiss, doch hatte man wenigstens formal gezeigt, dass die Verfassung über dem Konkordat stand. Wichtigste Folge der liberalen Kirchenpolitik und ihres Konkordatskampfes aber war das sogenannte Hasnersche Reichsvolksschulgesetz, nach dem Schöpfer benannt, vom 14. Mai 1869, das eine längerfristige Wirkung dieser Auseinandersetzung und des liberalen halben Sieges gewährleisten sollte. Dieses relativ moderne Schulgesetz für Volks- und Bürgerschulen, also das, was heute Hauptschulen heißt, sah eine überkonfessionelle Schule vor, in der allerdings nach wie vor der Religionsunterricht obligatorisch war und auch der jeweilige Ortspfarrer im Schulrat der Gemeinde sozusagen als Fixstarter einen gesicherten Platz hatte. Einige andere Bestimmungen, die nichts mit der Religion zu tun hatten, wie die Zentralisierung des Schulwesens, die endgültige Festlegung der allgemeinen Unterrichtspflicht und die Einführung von sogenannten Realfächern, wir haben das ja schon im italienischen Beispiel gehört, Naturgeschichte, Heimatkunde, Turnen, Handarbeiten, machten dieses Gesetz von 1869 zu einem für die damalige Zeit sehr modernen Gesetz. Wie so häufig in der Durchsetzung und schließlich auch im Scheitern des Liberalismus, war der Wunsch breiter Kreise des Liberalismus nach einer Kündigung des Konkordats nur innerhalb der Rahmenbedingungen außenpolitischer Veränderungen zu erfüllen. Die Verkündigung des Infallibilitätsdogmas auf dem Ersten Vatikanischen Konzil, ebenso wie die sich verändernde Stellung Frankreichs, das, wie wir schon mehrfach gehört haben, im Rahmen des Krieges gegen den Norddeutschen Bund, die Schutzfunktion über den Papst in Rom aufgab, führten schließlich 1870 unter dem juridisch durchaus bestreitbaren Vorwand, die Rechtsnatur des einen Vertragspartners, nämlich des Papstes, habe sich durch die Unfehlbarkeit verändert, zur Kündigung des Konkordats. Kritiker haben festgestellt, dass die Rechtsnatur der Habsburger Monarchie durch den Ausgleich sich schon vorher verändert hatte. Nicht? Also nur um das sozusagen. Bemerkenswert ist vielleicht, dass der Regierungschef, der diese Konkordatskündigung durchführte, kein Repräsentant der Liberalen, des Liberalismus, sondern der als konservativ einzustufende Ministerpräsident Alfred Graf Potocki, ein Pole, war. Der Kulturkampf war damit allerdings noch nicht ganz beendet. Einerseits kam es auf der lokalen Ebene zu einer Fortsetzung der Konflikte zwischen Staat, repräsentiert durch die sich als Staatspartei fühlenden Liberalen, und der katholischen Kirche. Ich möchte nur eine von den vielen Fallstudien, die es gibt, erwähnen, die für das Gebiet Tirols wichtig ist. Es gibt eine Untersuchung von Josef Fontana über den Kulturkampf in Tirol, der zeigt, wie das auf lokaler Ebene verläuft. Ähnliches gibt es für Salzburg und andere Länder. Andererseits sind auch Bestrebungen von Seiten der zentralen Gesetzgebung zu bemerken, die durch die Konkordatskündigung entstandene Situation in jenem Bereich der Gesetzgebung, der nicht durch die konfessionellen Gesetze des Jahres 1868 abgedeckt war, durch eine neue Gesetzgebung zu beseitigen. Die Regierung brachte, die liberale Regierung brachte, um die Rechtslücken nach der Konkordatsaufhebung auszufüllen, vier Gesetzesentwürfe ein. Erstens das Gesetz zur Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der katholischen Kirche. Zweitens das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der klösterlichen Genossenschaften. Drittens das Gesetz betreffend die Beiträge zum Religionsfonds. Das sind die von Josef II. Enteigneten Klostergüter, die zur Ausstattung also zur Bezahlung der Priester vor allem dienten, Berufsbedeckung der Bedürfnisse der katholischen Kirche und das Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften. Bei der Definition der leitenden Gesichtspunkte dieser Neuregelung wandte sich der Ministerialbeamte, liberale Ministerialbeamte Karl von Lehmeyer, scharf gegen eine Wiederaufnahme, von dem das gesamte Programm sozusagen, das gesamte gesetzliche Programm stammt, gegen eine Wiederaufnahme des Josephinismus, der, ich zitiere, den Anschauungen und politischen Forderungen der Gegenwart widerstrebe. Damit wird auch der Generationswandel im österreichischen Liberalismus deutlich, denn noch bei den Auseinandersetzungen des Jahres 1868 hatte man sich immer wieder auf den Josephinismus berufen und auch seine Vertreter insbesondere in der Herrenhausabstimmung vor den Wagen des Liberalismus zu spannen versucht. Grillparzer als klassisches Beispiel. Drei Grundfragen, die für die Haltung der Liberalen wichtig sind, versuchte Lehmeyer im Motivenbericht des von ihm verfassten Gesetzesantrages zu beantworten. Ich zitiere wieder. Erstens, wie weit reicht verfassungsmäßig die staatliche Zuständigkeit bei der Gesetzgebung über kirchliche Angelegenheiten? Zweitens, welche Stellung kommt der katholischen Kirche derzeit in dem öffentlichen Organismus zu und inwieweit kann ihr dieselbe belassen werden? Und drittens, welche sind die legislativen Grundsätze, die nach Maßgabe des bei zwei festgelegten, innerhalb der nach eins, also bezieht sich auf die ersten beiden Punkte, bestehenden Zuständigkeit aufzustellen? In kirchlichen Angelegenheiten die Grundsatzentscheidungen im Sinne des Liberalismus verlangt. Lehmeyer beantwortet sie dahin, dass seit der Konkordatskündigung die Legislative über religiöse Fragen ausschließlich dem Staate zusteht, wobei die Grundrechte der Religionsgemeinschaften gewahrt werden müsse. Der Kerngedanke der liberalen Kirchenpolitik war es, der Kirche alle Habsburger Monarchie, der Kirche alle innere Freiheit zuzugestehen, sie aber den Staatsgesetzen unterzuordnen. Gerade dieser Punkt war ja schon seit der Diskussion um die konfessionellen Gesetze der Jahre 67, 68 der zentrale Bereich der Auseinandersetzungen gewesen, wobei man diese Frage der Über- oder Unterordnung der Kirche unter den Staat in der österreichischen kirchenpolitischen Tradition bis in die Zeit des Josephinismus zurückverfolgen kann. Deutlich zeigen die weiteren Ausführungen dieses Motivenberichtes, dass der häufig von Seiten der Klerikalen geäußerte Vorwurf, der Liberalismus sei religions- oder kirchenfeindlich eingestellt, nur zum Teil stimmt. Die Kirche hat im Denksystem des österreichischen Liberalismus die Stellung einer, ich zitiere wieder, privilegierten öffentlichen Korporation. Der Staat erkennt an, dass ihr Bestand und Zweck von öffentlichem Nutzen ist. Ende des Zitats. Aus dieser Einschätzung der katholischen Kirche, denn nur um diese handelt es sich in letzter Instanz, zeigt sich schon deutlich die Mäßigung der Liberalen, die nicht radikalen säkularistischen Ideen huldigen, sondern letztlich nur den Status quo anerkennen und vielleicht ein wenig in ihrem Sinne modifizieren wollen. Der Motivenbericht der neuen konfessionellen Gesetze von 1874 nennt auch alle Rechte, die man von Seiten des Staates und damit von Seiten der regierenden Deutschliberalen der Kirche zuzugestehen bereit war. Ich zitiere, der katholischen Kirche steht grundsätzlich zu, die Freiheit der Lehre und des Gottesdienstes, die freie Ausübung ihrer Verfassung, ihrer für das kirchliche Gebiet geltenden Jurisdiktionsgewalt, insbesondere ihrer Disziplin, die Pflege und freie Entwicklung ihrer genossenschaftlichen Einrichtung, die freie Regelung des kirchlichen Unterrichtswesens, die Leitung der kirchlichen Bildungsanstalten und unter Oberaufsicht des Staates die Leitung und unmittelbare Beaufsichtigung des kirchlichen Anteils an dem öffentlichen Unterrichtswesen, endlich die freie Verwaltung ihres Vermögens und aller den kirchlichen Zwecken dienenden äußeren Anstalten. All dies nach Maßgabe der allgemeinen Gesetze und der besonders in der gegenwärtigen Gesetzgebung enthaltenen staatlich-kirchlichen Normen. Ende des Zitats. Schon bei dieser Antragstellung und seiner Begründung zeigt sich ebenso, wie schon bei den konfessionellen Gesetzen 1868 zu beobachten war, dass ein Teil der Liberalen weitaus radikaler dachte als die Regierung, die sehr kompromissbereit gegenüber dem Kaiser, der gerade in diesen Fragen, wie wir wissen, einen überaus konservativen Standpunkt bezogen hatte, war. Der Widerstand der Gegner, der Liberalen, war diesmal nicht so stark wie bei der Diskussion um die konfessionellen Gesetze im Jahre 1868. Es machen sich Ermüdungserscheinungen breit, obwohl der Papst versuchte erneut, einen Kampf auf Biegen und Brechen zu entfalten. Eine päpstliche Enzyklika forderte die Bischofskonferenz, die der zur Mäßigung, in diesem Falle zur Mäßigung neigende Kardinal Ottmar von Rauscher einberufen musste, und auch den Kaiser auf, gegen eine neuerliche Gesetzesvorlage zu kämpfen. Der eigentliche Prüfstein der liberalen Kampfstimmung im Rahmen dieser Nachwehen des österreichischen Kulturkampfes war das Gesetz, das die äußeren Rechtsverhältnisse der klösterlichen Gemeinschaften regeln sollte. Letzter Zweck dieses Gesetzes war es, durch die staatliche Verwaltung die Gründung neuer Orden bzw. deren Ansiedlung in der Donaumonarchie zu kontrollieren und gegebenenfalls verhindern zu können. Damit wurden letztlich Gedanken eines radikalen josephinischen Gedankengutes wieder aufgenommen, war es doch Kaiser Joseph II., der versucht hatte, die barocke Ordenswelt seiner Zeit nach den Kriterien der Utilität, der Nützlichkeit für den Staat zu durchforsten. Ohne alle beantragten radikalen Zusätze wurde der Entwurf im Abgeordnetenhaus zwar genehmigt, doch wurde seine Erledigung im Herrenhaus 2 Jahre lang verschleppt und schließlich erst am 17. Jänner 1876 vom Herrenhaus angenommen. Der Kaiser jedoch sanktionierte dieses Gesetz nie und die innerlich schon geschwächte liberale Regierung machte nicht einmal den Versuch, daraus einen Casus Belli zwischen Regierung und Herrscher, eine Art von Machtprobe zu machen. Das am einfachsten durchzusetzende Gesetz dieses Bündels an Maßnahmen, die an die Konkordatsaufhebung anschlossen, war die Vorlage betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften, die schließlich schon auf eine bis zum Toleranzpatent Josefs II. Zurückreichende Legislation in Österreich anschließen konnte. Wie wenig allerdings diese religiöse Toleranz in der Praxis wirklich geübt wurde, war aus der Debatte um die Altkatholikenfrage zu entnehmen. Diese, wie wir alle wissen, Religionsgemeinschaft, die sich als Reaktion auf das Unfehlbarkeitsdogma gebildet hatte und die in allen anderen dogmatischen Fragen mit der katholischen Kirche voll übereinstimmte, deren Anerkennung stand eigentlich wenig im Wege. Sie waren mit Ausnahme dieser einen Frage ganz im Sinne der katholischen Doktrin. Grundsätzlich war die Frage schon in dem Gesetz über die gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften geregelt gewesen, doch die Altkatholiken beklagten immer wieder administrative Schikanen und Verzögerungen beim Übertritt in ihre Gemeinschaft. Ein Gesetzesentwurf, der hier Erleichterung schaffen sollte, wurde vom Herrenhaus abgelehnt. Die Sache, die an sich prinzipiell klar war, wurde bis zum Jahre 1877 verschleppt und erst in diesem Jahr konnten sich in Österreich in der Habsburger Monarchie 3 altkatholische Gemeinden wirklich bilden. Als letzter Punkt der Reihe von Entwürfen zu konfessionellen Fragen griff man auf ein Anliegen zurück, das die Radikalen schon 1867 artikuliert hatten, die Zivilehe. Die bestehende Regelung einer Notzivilehe, die nur in dem Fall abgeschlossen werden konnte, wenn der zuständige Priester die Eheschließung verweigerte, war eine überaus unglückliche Lösung. Doch die Forderung nach einer obligatorischen Zivilehe erschien den Liberalen als zu radikal und auch pragmatisch gesehen als undurchführbar. Als ein halbherziger Kompromiss, wie er für die Liberalen typisch war, kam es zu einem Antrag, dessen Kern die Trennbarkeit der Ehe, allerdings nur wenn ein Partner nicht katholisch war, bildete. Nachdem dieser Antrag erst 1876 im Abgeordnetenhaus erledigt wurde, kam es im Herrenhaus auf Antrag des Fürsten Friedrich Liechtenstein zu einem Ende der Debatte mit der Begründung, es sei zu erwarten, dass die Regierung demnächst ein umfassendes Ehegesetz einbringen werde. Damit war der Antrag begraben, wenn auch mit einem Begräbnis erster Klasse. Die in der heutigen Gesetzgebung Österreichs bestehende Zivilehe ist geht also nicht auf diese liberale Initiative zurück, sondern ist ein Erbe des Dritten Reiches, des nationalsozialistischen Gesetzes. Der Schwung der Liberalen in kirchenpolitischen Fragen offensiv vorzugehen, wie er 1867, 1868 noch im Ansatz gegeben war, war damit endgültig erloschen. Aus den liberalen Vorkämpfern gegen die Dominanz der katholischen Kirche war eine kompromissbereite, innerlich zerstrittene Partei geworden, von der auch auf diesem Gebiet, das auch müsste man betonen in diesem Satz, nichts mehr zu erwarten war. Für den inneren Zusammenhalt der Deutschliberalen war die Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, war eben der sogenannte Kulturkampf, zweifellos ein wesentlicher Faktor. Neben der Verfassungstreue und dem Deutschzentralismus hatten sie diese kirchenpolitischen Forderungen auf ihre Fahnen geschrieben, deren sonstige Fläche bedenklich leer war. Gleichzeitig hatte sich dieser Konkordatskampf aber auch in eine Position manövriert, die von den Gegnern klug ausgenutzt wurde. Die starke Reaktion auf den liberalen Kampf gegen das Konkordat wurde von den Konservativen auf dem Lande nicht nur zu einer Klerikalisierung der Landbevölkerung genützt, sondern führte auch zu einer ersten Organisationsstruktur, die letztlich zu der langfristigen Bindung der österreichischen Bauern an eine Partei, die Christlich-Sozialen, die diese Vorarbeit nützen konnten, führte. Während in der späteren Parteienlandschaft der Monarchie nach dem politischen Absturz der Liberalen Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts zwei der drei großen Parteien, die Sozialdemokraten und die Deutschen Nationalen, durchaus in unterschiedlicher Weise, aber in manchen Stoßrichtungen, die kirchenpolitischen Ideen der Liberalen weiterspannen, trat die christlich-soziale Partei das Erbe der Gegner des Liberalismus an und konnte, gestützt auf die katholischen Bauern und die diese beeinflussenden Priesterpolitiker, ihre Vormachtstellung bis in die Erste Republik hinein bewahren. Letztlich ist auch diese, in manchem trotz der Veränderungen nach 1945, bis heute nachwirkende Situation durch die Polarisierung im Kulturkampf der 60er und 70er Jahre des 19. Jahrhunderts mitgetragen. Dankeschön. Ich glaube, wir alle danken außerordentlich für diese klare und konzise und trotzdem so reiche, inhaltsreiche Darstellung. Trotz der Kürze der Zeit, die Sie genau eingehalten haben, ist es Ihnen gelungen, nicht nur den Kulturkampf der 60er und 70er Jahre. Bedenken Sie alle diese Zäsuren, 60er und 70er Jahre, die für ganz Mitteleuropa in diesem Zusammenhang so wichtig sind, darzustellen, sondern auch Hintergründe vom Absolutismus einerseits, Josephinismus andererseits, Reformkatholizismus, der ja damit verbunden war, anzudeuten, wie auch die Perspektiven auf die Parteienlandschaft Österreichs, wobei ja gerade der Hinweis auf die Erste Republik sehr wichtig gewesen ist. Ich glaube, dass ein solch konziser Vortrag zu einer sehr konzisen Diskussion anregt. Ich bitte um kurze Fragen, die sich auf das Thema des Vortrages beziehen. Bitte, Frau Doktor. Ich habe zum einen die Frage zur Außenpolitik, und zwar inwiefern also jetzt wirklich die österreichische Kirchenpolitik von der Außenpolitik bestimmt war. Kann man das schon, also dass sie davon bestimmt war, davon gehe ich auch aus. Die Frage ist nur, wie stark die Außenpolitik darauf einwirkte und hat, stimmt die Theorie, dass also das Konkordat 1855 auch mit Hinblick auf Deutschland abgeschlossen wurde, und zwar in der Frage des Dualismus Preußen-Österreich, dass eben Österreich sich den süddeutschen Katholiken als wirkliche katholische Schutzmacht auch Deutschlands präsentieren wollte, und das Konkordat auch mit Hinblick auf die Vorherrschaft in Deutschland abgeschlossen wurde, so wie dann das Toleranzpatent oder das Protestantenpatent 61 war das, gell? Ja, eben als Folge der Niederlagen in Italien und auch wiederum ein neuer Versuch gegenüber Deutschland, die Protestanten Deutschlands jetzt doch nicht ganz von Österreich abzuschrecken, abgeschlossen wurde. Also wie wichtig diese Gewichtung da ist. Dann möchte ich nur ganz kurz noch hinweisen mit Hinblick auf Deutschland, was ja wirklich signifikant ist. Man kann ja auf den österreichischen und den deutschen Kulturkampf gar nicht vergleichen. Die Konflikte, die es mit Bismarck gegeben hat, sind ja wirkliche Scheinkonflikte, denn Österreich hat ja seinen Kulturkampf 1870 überschritten. Was danach gekommen ist, sind ja letztendlich Nachwehen der späten 60er und der Konkordatskündigung. Und diese ganzen Auseinandersetzungen, Bismarck und Kulturkampf-Auseinandersetzungen mit Österreich, glaube ich, werden doch noch von der deutschen Forschung aus bisschen zu wenig gesehen, dass ja an und für sich in Österreich von einer ganz anderen staatskirchlichen, katholischen Verständnis her das Ganze sich in den 60er Jahren schon abgespielt hat. Vielen Dank. Allerdings war um 1860 österreichisches Schauen nach Deutschland nicht Außenpolitik, sondern Bundespolitik. Österreich war schließlich die Führungsmacht des Deutschen Bundes. Bitte, Herr Doktor, Moment. Rapidissimamente. Dunque, sul ruolo del concordato del 55 e nei rapporti con la Germania e poi invece sulla non paragonabilità dei due fenomeni in Austria e in Germania, poiché la Chiesa di Stato in Austria ha tutt'altri fondamenti, quindi con il rapporto con il tedesco. Das Konkordat gekündigt wurde, war ja wirklich in Deutschland, unter den deutschen Katholiken, helles Entsetzen, dass der Kaiser Franz Josef, auf den man sich immer berufen konnte, jetzt plötzlich dieses Konkordat kündigt, während Bismarck ja 1870 eine wirklich extrem katholische Phase eingelegt hat. Nicht umsonst ist Kardinal Ledochowski bei Bismarck sondiert, ob man nicht ein Asyl für den Papst finden könnte und nicht beim apostolischen Kaiser. Herr Dr. Obernitz, bitte. Also, traduzi. Sì, sul panico, sulle reazioni sollevate da questo scioglimento e appunto sulle reazioni interne in Austria di questa crisi. Sì, e sulla reazione dei cattolici tedeschi che erano molto delusi quando l'Austria Concordato. Bitte, Herr Dr. Ober. Wir haben sehr viel und sehr Interessantes erfahren über die eine Seite in diesem Konflikt, über die Liberalen, ihre wandelnde Stellungnahme, die Entwicklung ihrer Positionen vom Josephinismus her. Mich hätte nun interessiert, ob die andere Seite, die Katholiken, die katholische Kirche, ob diese Gruppierung als eine monolithische Kraft gesehen werden kann. Ich würde gleich sagen, man kann das nicht. Man muss auch hier Entwicklungen sehen. Josephinismus im kirchlichen Bereich war ja doch auch in der katholischen Kirche des alten Österreichs sehr stark verankert. Es gab eine ganze Reihe josephinischer Bischöfe, die mit Äbte, Priester, die mit vielen, nicht mit allen, aber mit vielen Maßnahmen, die getroffen wurden, ja, so einigermaßen zufrieden waren. Daneben aber zeigt es sich doch schon seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts ein sehr starkes Anwachsen der ultramontanen Richtung oder dessen, was später die ultramontane Richtung bezeichnet wurde. Und ich möchte darauf hinweisen, dass eine der Wiegen dieser Entwicklung hier im näheren Bereich zu sehen sind, im Priesterseminar in Brixen, wo drei bedeutende Leute, die dann in der ultramontanen Richtung eine große Rolle gespielt haben, der schon genannte Bischof Franz Josef Rudigier, aber auch der Bischof Fessler, ihre Ausbildung genossen haben unter Bischof Gasser, sodass man diese Entwicklung hin zu einer stärker integralistischen Position doch auch mit in Rechnung stellen muss. Ob diese Position dann im Jahre 1855, als das Konkordat abgeschlossen wurde, wirklich schon die dominante war innerhalb der katholischen Kirche, wage ich ein wenig zu bezweifeln. Außerdem sollte man vielleicht wirklich deutlicher unterscheiden zwischen dem, was später so unschön die Amtskirche genannt wird, und der in Österreich doch zu 90% katholischen Bevölkerung. Ich weiß, wir haben sehr wenig an Forschungen über das, was man Frömmigkeitsgeschichte nennt, aber das wäre etwas, glaube ich, was wir viel stärker tun müssten, um hier verschiedene unterschiedliche Positionen stärker zum Ausdruck bringen zu können. Dr. Urban, ich ricorda che avvenimenti culturali non sono avvenuti soltanto nel campo liberale, da Giuseppinismo al più chiaro liberalismo, ma anche all'interno della stessa Chiesa Cattolica, dove in Austria c'erano due ale, una più nelle tradizioni di Giuseppe II e poi quella ultramontana nascente dagli anni 20 e diventando poi sempre più forte. E si chiede se questa corrente ultramontana era già la più forte all'epoca del Concordato. Ma lei capisce tutto in italiano, allora possiamo dire. Übersetzen Sie jetzt? Gut, also jetzt ist Herr Professor Wandruschka an der Reihe, der selbst übersetzt. Dann Clara Becker-Martina. Um ganz genau zu sein, die Verfassung wurde ja vor 66 nicht aufgehoben, sondern das ist auch wieder ein typisches Kompromiss. Sie wurde sistiert, und zwar mit einer juridischen Begründung, dass im Sinne des Gleichziehens zwischen Ungarn und Österreich man die österreichische Verfassung jetzt eben nicht einführen könne, solange die Verhandlungen über die Wiederherstellung der ungarischen Verfassung nicht abgeschlossen würden, sodass ja dann die Dezemberverfassung vom Jahr 67 eigentlich wiederum ein Nachziehen der cisleitanischen Hälfte, Reichshälfte war und in dieser Dezemberverfassung nicht nur die Gleichberechtigung aller Nationalitäten, sodass es da also dann eigentlich keine Minderheiten, in Cisleitanien ja keine Minderheiten gegeben hat, sondern alle Nationalitäten gleichberechtigt verfassungsmäßig waren, wie die Praxis ausgesehen hat, aber es wurde ziemlich weitgehend eingehalten, also es gibt da keine Minderheiten. Und andererseits ist eben dann auch die Einstellung zum Konkordat ja sehr typisch. Der Mann, der das Konkordat ausgearbeitet hat, war ja der schon erwähnte Wiener Kardinal Ottmar Rauscher, der Erzieher des Kaiser Franz Josef. Grillparzer hat da das sehr boshafte Epigramm geschrieben, was er seinen Völkern versprach. Er ist natürlich der junge Kaiser Franz Josef, hat er ganz leicht gebrochen, doch wer zu brechen Schmach, was er seiner Kindsfrau versprochen, nämlich dem, also seiner Kindsfrau ist in diesem Fall der Ottmar Rauscher. Und gerade dieser Ottmar Rauscher ist dann einer der Führer der Opposition, der durchgehenden Opposition der österreichischen Bischöfe gegen die Infallibilitätserklärung. Und da gibt es einen ungeheuren, eindrucksvollen Brief, ich habe ihn jetzt nicht hier, aber ich kann ihn also auswendig, den der Franz Josef, der Kaiser Franz Josef im August 1870 an seine Mutter geschrieben hat. Und hat gesagt, ich habe das Konkordat kündigen müssen. Wenn man diese tiefe Niedergeschlagenheit unserer ganzen Bischöfe, das war also Rauscher und natürlich ganz besonders stark auch Strossmeier, der Bischof von Jakova war, wie die aus Rom zurückgekommen sind, dann möchte man fast an der Kirche verzweifeln. Mit diesem Papst, hier kommt natürlich auch die alte Abneigung gegen den Pio Nono, Apostolo Santo della Libertà aus dem Jahre 1846 bis 48, die ja der junge Franz Josef erlebte zum Ausdruck. Unter diesem Papst kann es zu keiner Einigung mit dem Vatikan kommen. Man kann nur beten, dass Gott uns bald sozusagen einen anderen Papst schicken möge. Und das war also die Einstellung von ihm. Man kann nur hoffen, dass man zu dieser Einstellung. Es gibt nun eine sehr interessante Haltung, ja, das muss ich ganz kurz noch sagen, weil das wieder illustriert. Franz Josef hat nie einem Bischof die Hand gegeben, weil er als gläubiger Katholik ihm den Ring hätte küssen müssen. Und als Kaiser konnte er eine solche Demütigung, eine öffentliche, nicht tun. Er ging zwar bei der Fronleichnamsprozession mit der Kerze in der Hand, so wie der bayerische König mit der Kerze in die Hände, die was nicht mehr brennt, oder Kriegsregenten in Bayern, ging er bis zum Schluss bei der Von-Leichnams-Konzession mit. Das wurde dann bis heute nachgemacht. Es gibt heute auch noch sozialdemokratische Politiker, die hinter dem Allerheiligsten bei der Von-Leichnams-Konzession gehen. Aber er hat nie, wie gesagt, in die Hand gereicht, sondern sie nur mit einer Verbeugung gegrüßt. Und das zeigt ja die ganze Komplexität, wie komplex dieses Reich ist, das einerseits nach außen hin als katholisches Kaisertum war, galt, im Inneren aber eben multikonfessionell gewesen ist. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass sich nicht nur historische Konstellationen, sondern auch manche Stoßgebete von Jahrhundert zu Jahrhundert wiederholen. Kollege Ara hat das Wort. Ja, unter Zeitdruck haben Sie sich auf die innenösterreichische Frage beschränken müssen und auf die Perspektive Österreich, Deutschland, Italien leider verzichten müssen. Und ich möchte nur ganz kurz bemerken, wie tief das Bild Italiens in Österreich von kirchenpolitischen Fragen geprägt wird. Ich habe vor allem die 70er Jahre in der österreichischen Presse untersucht und man sieht, dass zum Beispiel, ich meine, die liberalen Blätter mit einigen negativen Bemerkungen über die süditalienische Frage und über die soziale Frage in Italien doch wenige Jahre nach dem Abtreten Venetiens ein positives Bild Italien geben, gerade weil Italien das Land ist, das eine moderne und eine laizistische Kirchenpolitik durchführt. Und im Gegenteil, die katholischen Blätter, die betrachten natürlich Italien als die Regierung, die den Papst entmachtet hat, unterdrückt, und sie sprechen über eine Unterdrückung der katholischen Bevölkerung Italiens. Ecco, volevo solo rapidamente osservare come tutta l'immagine dell'Italia nel corso degli anni 70 in Austria viene profondamente influenzata dal problema della politica ecclesiastica italiana. I giornali liberali, a pochissimi anni dal 66 e quindi con molti risentimenti ancora vivi, danno, a parte qualche osservazione critica sulla politica sociale, sulla questione meridionale, un quadro positivo dell'Italia, proprio perché l'Italia è il paese che sta sviluppando una politica ecclesiastica moderna e laica, mentre i giornali cattolici fondano soprattutto su questi problemi della conquista di Roma, della persecuzione del Papa e dei cattolici italiani, un quadro negativo e talvolta proprio apocalittico della politica italiana. Grazie. Ma non possiamo aggiungere tante cose. Wir haben noch 4 Wortmeldungen und müssen diesen Teil der Sitzung um 11:30 schließen. Das Wort hat Herr Kollege Becker. Ich kann mich begrüßenswert kurz fassen nach den Ausführungen von Herrn Obanitsch. Ich möchte nur ganz kurz anfügen, Herr Wozilka, es hat mir sehr gut gefallen, was Sie sagten, nur scheint es mir etwas harmonisch zu sein. Man muss doch auch hinweisen auf die parteibildenden Wirkungen des Kulturkampfs. Sie haben Rudi Gier erwähnt. Hier kommt es ja zu einem Volksauflauf. Die Gründung der christlich-sozialen Partei beginnt hier praktisch. Und wenn man nach Salzburg sieht, ja, ein... Diese Sozial würde ich es noch nicht nennen, Vorleiter. Slavnitska behauptet es allerdings. Wenn man auf die Szene in Salzburg blickt, so ist die auch in den 70er und 80er Jahren doch ziemlich schwierig, weil hier die Deutschnationalen und die Liberalen eine starke antiklerikale Propaganda machen. Zu Ihrem Wort von den Priesterpolitikern nur ein kurzer Einwurf. Es ist ja so, dass die Kurie Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre etwas dagegen hatte, dass die Priester sich politisch engagiert haben. Das hängt wohl zusammen mit einer gewissen Aversion gegen die Emanzipation der Laien in die Politik, wenn sie sich in christlichen Parteien betätigt haben. Praticamente il professor Becca diceva che secondo lui l'intervento, insomma, la relazione del professor Vozelka era un pochino troppo armonica e che in effetti c'erano delle differenze anche nell'ambito della critica del liberalesimo nei confronti dell'ambito ecclesiastico, e così ha citato ad esempio l'esempio di Salisburgo, che presentava una scena più complessa e in effetti di una certa politica anticlericale dei liberali in questo ambito, insomma, per cui non è così armonico come poteva forse apparire dall'intervento del professor Vozelka. E il Kulturkampf come elemento di base per la formazione dei partiti, sì. Padre Martina, per favore. Brevissime osservazioni. Primo, c'è una fortissima analogia, a volte quasi letterale, tra le discussioni che si svolgono alla Camera, nel Parlamento a Vienna, intorno al 1866, quegli anni 67, gli anni delle prime leggi, e le discussioni che si erano svolte a Torino nel 1850 in occasione dell'abrogazione del foro ecclesiastico e delle leggi Siccardi. Si rimane colpiti, a volte proprio quasi le stesse frasi, vuol dire che c'era una mentalità molto analoga e diffusa in Europa che portava a questi obiettivi. Soltanto che mentre nel 1850 a Torino la Santa Sede assunse un atteggiamento estremamente rigido che portò alla rottura dei rapporti diplomatici, a Vienna praticamente, per usare una parola italiana, incassò. Non poté, sì, protestò, va bene, ma nemmeno lontanamente si pensò alla rottura dei rapporti diplomatici. Si potrebbe dire che la Santa Sede si è mostrata forte con i deboli, e il regno di Sardegna nel 1850 era un piccolo regno e debole, almeno insomma arrendevole, con i forti come l'impero austriaco. E una seconda osservazione: Francesco Giuseppe era molto preoccupato. Da una parte sì, era seccato per quello che era avvenuto anche a Roma nel 1870, ci sono quelle frasi riportate da Vandruska nelle sue lettere alla madre, avvenne questa tremenda Sofia che per fortuna stava per morire, ma dall'altra c'è la preoccupazione viva di essere scomunicato e voleva evitarlo, e allora missioni reiterate a Roma anche a distanza di pochi mesi. Il succedersi di queste missioni non è del tutto chiaro, perché anche Engeliano non ha riportato con completa esattezza il succedersi di queste missioni, ma si vede proprio la preoccupazione che almeno non sia scomunicato, però questo lo voleva assolutamente evitare. Terza cosa, nonostante queste leggi, chiamiamolo questo Kulturkampf austriaco, l'Austria continua ad avere rapporti con la Santa Sede e anche a influire sulla Santa Sede, in particolare sulla nomina dei cardinali. Dopo una lunga pausa dovuta proprio alla presa di Roma, Pio IX si decide finalmente a procedere a nuove nomine cardinalizie che erano richieste anche dalla morti di parecchi cardinali. E allora Francesco Giuseppe insiste e impone i suoi candidati, che non sempre sono quelli voluti, auspicati dal Papa. e alcuni candidati sono antipatici al Papa, eppure l'imperatore ha dovuto, dico, il Pio IX ha dovuto cedere. Quindi c'è un po' questa strana doppia linea di persecuzione, di lotta contro la Chiesa e nello stesso tempo di arrendevolezza da parte della Santa Sede nella nomina dei cardinali. E finalmente, tutto sommato, il Kulturkampf austriaco è stato molto più moderato di quello tedesco, e forse per il carattere austriaco, forse per le circostanze, per tutto un complesso, insomma, non è mai stato, non si può paragonare in nessun modo la situazione austriaca di quegli anni alla situazione della Prussia o dell'impero tedesco. Vier Anmerkungen. Es gibt eine Analogie zu den Ereignissen in Wien und in Turin, also Turin 1850 mit den Leggi Sicardi, allerdings nicht vergleichbar oder Unterschiede darin, dass der Heilige Stuhl in der Turiner Frage hart bleibt und dass es zu einem Bruch kommt und in Wien eben zum Einlenken und Nachgeben bereit ist. Zweitens, wurde angemerkt, die Angst des Kaisers vor Exkommunikation und seine Bemühungen um die Gunst des Papstes in dieser Hinsicht. Drittens, in Österreich bleibt trotz Kulturkampf die Beziehung und der Einfluss des Heiligen Stuhls akut, und wenn es zum Beispiel um die Frage der Einsetzung der Kardinäle geht. Und viertens, in Österreich ist der Kulturkampf ungleich moderater und insofern nur eingeschränkt vergleichbar. Entschuldigung, wegen der Kardinäle. Der Kaiser setzte trotz Auseinandersetzungen seine Kandidaten in Rom durch. Der Papst musste Kardinäle akzeptieren, die der Kaiser vorschlug, auch wenn er selbst sie nicht so gerne sah. Meist waren das gute Kardinäle, die vom Kaiser vorgeschlagen. Na, jetzt immer. Ich kann an den letzten Satz von Pater Martina anschließen. Ich habe mich auch darüber gewundert, wie milde das, was man Kulturkampf in Österreich, wenn man es überhaupt so nennen kann, gegenüber den anderen Ländern ist. Frage mich allerdings andererseits als Priester und Theologe, ist das der Kirche in Österreich gut bekommen, dieser allzu milde Wind? Ich habe mich mit Albert Ehrhardt befasst in meinen Modernismusforschungen, der am Ende des 19. Jahrhunderts einige Jahre Professor in Wien war, dort eine Reform der katholisch-theologischen Studien in Österreich an der Wiener Universität versucht hat und im Übrigen sich der christlich-sozialen Bewegung unterstützend zugewandt hat, was ihm einen erheblichen Zorn des österreichischen Episkopats eingebracht hat, und die haben dann reihenweise Beichtbriefe an den Pater Steinhuber, Kardinal Steinhuber in Rom geschrieben, und diese Briefe sind also noch einzusehen, und da kam für mich ein ganz erschreckendes Bild über die Mentalität, den geistigen Horizont der österreichischen Bischöfe, ihre Sicht der Pastoral und was da notwendig wäre zum Vorschein. Ich habe zumindest auf dem Laiensektor, ich will die preußischen Bischöfe um Himmels Willen nicht loben, es kam eben schon raus, dass es in Italien vielleicht einige liberale und wichtigere Bischöfe gegeben hat als in Preußen, aber es hat zumindest diese Kampfsituation im 19. Jahrhundert mehrfach dazu geführt, dass das Laienelement sehr lebendig wurde und dass das kirchliche Leben insgesamt ganz erhebliche Farbtupfer dabei gewonnen hat. Also wenn es zu milde um die Kirche herum Leid säuselt, dann ist das für das Leben und die Lebendigkeit nicht unbedingt förderlich. Das ist eben... Bitte die die Antwort gibt ja der Redner. Lasst uns... war eben, hat ja auch Schand verurteilt, die sind andere Fragen, die ich... Ja, aber ich kann nicht sagen, dass die Bischöfe so die Meier und Schwarze waren, sondern sie waren in gewisser Beziehung auch umständiger, toleranter, und es zu wollen auch. Sì, allora, il professor Trippen si ricollegava alle ultime affermazioni di Padre Martina e in effetti si chiedeva in che modo questo aspetto moderato e debole del Kulturkampf austriaco, come giustamente ha sottolineato il professor Wozelka, si fosse, abbia avuto influenza sul mondo cattolico e sull'episcopato austriaco, perché in effetti si vede generalmente che una situazione di lotta come il Kulturkampf in Germania ha in certo qual modo una reazione positiva o comunque di reazione nell'ambito cattolico, perciò sviluppa un certo attivismo nell'ambito cattolico e anche una certa reazione, un certo dinamismo nell'ambito della Chiesa, dell'Episcopato locale, e invece la differenza in Austria, insomma. Qual era? Bitte, Herr Dr. Braun, als letzte Intervention. Gewisse Ähnlichkeiten mit der österreichischen Situation sind auch in Baden zu verzeichnen. 1854 beginnen Konkordatsverhandlungen, die 1859 erst enden. Und auf dem Katholikentag in dieser Zeit tritt der große Konservative Ritter vom Buss auf und verteidigt in hohen Worten das österreichische Konkordat zu einer Zeit, als die Stimmung in Baden gegen das Konkordat groß wird. Der von Professor Weber erwähnte liberale Katholik, das stelle ich einige Fragezeichen, aber immerhin der liberale Roggenbach, ein Studienkollege des Großherzogs, schreibt darüber: Ich habe das Badische Konkordat gelesen, das Konkordat ist unmöglich und muss ebenso wie das österreichische bekämpft werden. Und über die liberale Kammermajorität in der zweiten Kammer kommt dann dieses sowohl vom Großherzog als auch vom Heiligen Stuhl schon unterzeichnete Konkordat zu Fall. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Liberalen die eigentliche Staatssouveränität eben nicht mehr ausschließlich in der Monarchie sehen, sondern eben in der konstitutionellen parlamentarischen Situation. Anstelle dieser Sache, dieser Kirchengesetze, treten dann in der Osterproklamation 1860 einseitige, vom Großherzog erlassene Bestimmungen vor, die, mit denen die Kirche sich zwar zufrieden gibt, weil sie immerhin eine Verbesserung des Standes ihnen bedeuten, die aber doch nicht die Fülle der Konzessionen des Konkordates beinhalten. Als dann in der zweiten Welle des badischen Kulturkampfes von Preußen her neue Kulturkampfgesetzgebungen in den 70er Jahren nach Baden hinüberschwappen, da berufen sich jetzt alle Konservative und erst recht der Erzbischof bzw. der Bistumsverweser auf diese einseitigen Kirchengesetze und stellen diese als pragmatisches Ideal noch dar. Dies nur vielleicht als eine kleine Ergänzung. Eine zweite Frage, die Frage der Kontinuität zwischen Josephinismus und Liberalismus. Könnten Sie noch kurz dazu einiges sagen? Meiner Meinung nach hat ja der Josephinismus auch die Jura in sacra, zumindest im Vorderösterreichischen, beansprucht. Ist der Liberalismus nicht bescheidener, wenn er nur die Jura circa sacra von der Staatsauffassung her angehen möchte? Danke. Allora, praticamente è stata sottolineata un'analogia della situazione austriaca con il Baden, in cui in effetti nella legislazione che si attua fino al 1859, insomma, del concordato con la Chiesa, c'è in effetti una posizione molto analoga a quella austriaca e c'è una difesa del concordato austriaco. Praticamente però successivamente si arriva anche qui a una revoca del concordato e nel 1860 alle proclamazioni di Pasqua, in cui avviene una nuova regolamentazione dei rapporti con la Chiesa, che in certo qual modo accontentano la Chiesa da un certo punto di vista, però non sono più tutte quelle, quelle posizioni di privilegio che aveva la Chiesa con il concordato. E poi successivamente la domanda era come si può vedere, in qual modo si può vedere una certa continuità tra liberalismo e giuseppinismo, in quanto tra giuseppinismo e liberalismo, sì, in quanto il giuseppinismo era fautore del Iuren Sacra, mentre insomma, il liberalismo non sottolineava questo aspetto. Die Themenstellungen, die angedeutet wurden, es durchaus möglich machen, ein zweites Referat von längerer Länge als das erste Referat zu halten. Ich möchte wirklich ganz kurz auf einzelne Themen einen Satz nur sagen. Ganz wichtig, was die erste Frage beantwortet, natürlich die Abhängigkeit der gesamten Konkordatspolitik von der Außenpolitik, wobei das nicht so ganz simplifizierbar ist, dass man sagt, jetzt 1855 das Konkordat ist sozusagen der Köder, der Honig für die süddeutschen Staaten und die Protestantengesetzgebung. Das ist also ein bisschen zu vereinfacht. Auch die Reaktionen in diesen Staaten sind ja nicht so linear, wie man sich das denken würde. Es sind nicht alle katholischen Staaten auf das Konkordat hin begeistert. Also, aber die Abhängigkeit ist ohne Zweifel da und noch viel mehr, was ich auch betont habe, die Abhängigkeit des Liberalismus grundsätzlich von der Außenpolitik. Der Liberalismus kann sich in Österreich eben nur aufgrund der Außenpolitik durchsetzen und fällt auch aufgrund der Außenpolitik 1879 dann mit der Bosnien-Herzegowina Okkupation, wo die Regierung von ihren eigenen Parteigenossen gestürzt wird sozusagen und damit ist auch der Liberalismus. Endet in der absoluten Monarchie, sie ist leider nicht endet. Also das ist eine ganz wesentliche Frage, über die könnte man allerdings etwa drei Tage lang diskutieren. Ähnlich das Problem, das der Peter Urbanitsch angeschnitten hat, mit der Änderung im Klerus. Ich glaube, dass die Veränderungen in die Richtung laufen, dass die Josephiner sozusagen dünner werden, nicht, dass die Josephiner weniger werden und dass die konservativen Strömungen im Klerus zunehmen. Es gibt ja für die Zeit des aufkommenden Josephinismus eine sehr gute Untersuchung, wo man sozusagen merkt, wie die Josephiner hochkommen, nicht, wo also das Anwachsen der Josephiner deutlich statistisch erfassbar ist. Ähnliche Untersuchungen könnte man zweifellos auch für das 19. Jahrhundert anstellen. Meines Wissens gibt es keine Untersuchungen dieser. Was ist das Österreich als katholische Großmacht? Ja, der Mai, aber da ist auch nicht sehr viel also über diese Dinge eigentlich drinnen. Also keine quantifizierende Auswertung, kein Versuch statistisch zu erheben, wer welche Richtung vertreten hat. Ich glaube, dass also im Laufe der 50er Jahre, 60er Jahre dann doch die Ultramontanen, doch die Konservativen eher stärker und dominanter werden. Ganz kurz nur zu der Ergänzung von Professor Andoschka, die Verfassungssistierung ist natürlich also eine in der theoretischen, juridischen Sprache keine Aufhebung der Verfassung, ist aber natürlich mit dem gleichen Effekt verbunden, nämlich dass es plötzlich keine Verfassung mehr gibt und dass plötzlich wieder absolutistisch reagiert wird. Nicht? Also das ist damit zu meinen. Dass auch die Anmerkung vom Kollegen Ara, die über die Haltung in Italien sind ja eher als Ergänzung zu verstehen. Natürlich ist die kirchliche Politik bei der liberalen Presse immer, auch was die Beurteilung anderer Länder, nicht nur Italiens anbelangt, auch was die Beurteilung Deutschlands anbelangt etwa, ist die Aufmerksamkeit auf diese Politik, wie steht man zur Kirche in diesen Staaten immer im Zentrum der Aufmerksamkeit, weil die Liberalen eben sich auf diese kirchlichen Fragestellungen sehr stark fixiert hatten und daher natürlich auch die Beurteilung einzelner Staaten durchaus mit dieser Frage zusammenhängt. Dem Kollegen Becker muss ich auch in vieler Hinsicht recht geben. Natürlich ist, ich glaube, ich habe es angedeutet, dass die parteibildende Wirkung da ist mit diesem Zitat aus der Neuen Freien Presse, nicht, wo sozusagen die eine Partei durch die andere sich erklärt und auch also mit der Klerikalisierung der Landbevölkerung, wobei ich also nicht glaube, dass man das schon christlich-sozial nennen darf. Das ist also christliche Volksbewegung. Die christlich-sozialen kommen im eigentlichen Sinn in der Habsburger Monarchie. Tradition oder Kampf, gibt ja auf diesem Gebiet eine Reihe von Gruppierungen, also die Konservativen, sozusagen die Altkonservativen gewissermaßen und dann die Christlichsozialen, die ja als Neuerung sich verstanden haben und auch verstanden wurden, die so ab der Mitte der 80er Jahre sich eigentlich in dieser konkreten Form ausbilden und die ja dann erst, glaube ich, 1907, nicht, weil ich das Jahreszahl richtig im Kopf habe, sich vereinigen, wo diese Altkonservativen gewissermaßen oder eben hoch einfließen in die christlich-soziale Bewegung. Also ich würde vorsichtig sein, das schon christlich-sozial zu nennen, aber es sind Vorläufer der christlich-sozialen Bewegung und gerade in Österreich, also in der Habsburger Monarchie und dann nach 1918 in Österreich, spielen eben bis hinein in die frühen 30er Jahre die Priesterpolitiker wirklich die ganz große Rolle. Ich nenne nur einen Namen, Ignaz Seipel, der eben der Führer der Christlich-Sozialen in der Ersten Republik ist und der die dominierende Gestalt ist. Aber auch schon im 19. Jahrhundert gibt es gerade in dieser christlich-sozialen Partei auf lokaler Ebene eine Reihe von sehr wesentlichen Priesterpolitikern, die auch, wie Scheiche oder wie einen Namen zu nennen, die auch also für die Parteiorganisation und auch für die Parteiideologie, der Antisemitismus kommt nicht nur über den Lueger, sondern auch über viele dieser Priesterpolitiker sehr wesentlich beigetragen haben. Ja. Nein, nein, das sagt ja der Name christlich-sozial. Ja, auch für die Ergänzungen von Pater Martina bin ich sehr dankbar. Natürlich ein Thema, wo man lange drüber sprechen könnte, ist, wie die Klischees, die Topoi der gleichen Phrasen, die sich in all diesen Kulturkampf-Auseinandersetzungen finden. Ich habe schon über das Jesuiten-Topos gesprochen und das Freimaurer-Topos auf der anderen Seite. Also alle diese immer gleichen Klischees und Vorstellungen, die da kommen, aber darüber könnte man auch sehr lange sprechen. Vielleicht auch noch, auch im Zusammenhang mit der Frage von Professor Trippen, die Milde des Kulturkampfes in der Habsburger Monarchie ist eine Milde, die in der Gesetzgebung in erster Linie da ist, nicht so sehr eine Milde, die in der Polemik da ist. Ein Aspekt, den ich in Anbetracht der Kürze der Zeit vernachlässigen musste. Man könnte, die liberale Rhetorik hat es so an sich, dass die Zitate nie unter einer Seite sind. Und Sie wissen, wenn man also kurz reden muss, ist es etwas schwierig. Ich könnte also Zitate von liberaler Presse bringen, die also durchaus sehr deftig und heftig sind und auch natürlich von der anderen Seite her. Das heißt also, auf der Ebene der Publikationen, auf der Ebene der öffentlichen Meinung hat sich der Kampf sehr viel krasser abgespielt, als er sich im Parlament oder in der eigentlichen Resultat des Kulturkampfes abgespielt hat. Ich habe das auch versucht anzudeuten, dass eben die Presse sehr häufig radikaler in ihren Forderungen gewesen ist als die Politiker. Es gibt etwa eine fast einhellige Meinung 67, 68 in der Auseinandersetzung in der Neuen Freien Presse, in der Presse, im Neuen Wiener Tagblatt, gar, dass es so linksliberal ist. Konkordat muss aufgehoben werden, mit diesen kirchlichen Kreisen kann man nicht verhandeln, das muss man einseitig aufheben, keine Verhandlungen mit dem Vatikan, also da gibt es eine sehr radikale Richtung auch, nicht? Das darf man nicht unterschätzen. Auch die Ergänzung mit Baden, interessant auch der Unterschied, wie diese Konkordate zustande kommen. Nicht? Wenn Sie davon reden, dass dort die Kammer gegen diesen Vertrag spricht, so ist das Konkordat in Österreich ja zu einer Zeit entstanden, als absolutistisches System herrscht und natürlich keine Kammer, niemand zu oder dagegen stimmen konnte. Das heißt also, das Konkordat 1855 ist dann 1867 als etwas verstanden worden, was eben ein Ausdruck des Absolutismus ist. Nicht daher ist auch dieser Symbolcharakter. Was die Forderungen von Josephinismus und Liberalismus anlangt, so ist ohne Zweifel also der Liberalismus sehr viel weniger radikal, weil er nicht in die innere Struktur der Kirche, also in die inneren Rechte der Kirche einzugreifen, bereit ist oder willens ist. Im äußeren Erscheinungsbild allerdings, nicht das, was man sozusagen will, eine Unterordnung der Kirche unter den Staat, eine Beschränkung der klösterlichen Gemeinschaften und so weiter, nähert sich der sehr stark josephinischen Vorstellungen an und daher kann man auch, 67, 68 ist das sehr wesentlich, die alten Josephiner vor den Wagen des Liberalismus spannen, was vor allem in der zweiten Kammer im Herrenhaus eine ganz große Rolle spielt. Man hat dieses Herrenhaus verändert durch einen Schub an Beerschub, also Schub an neuen Mitgliedern, von denen die meisten nicht liberal, jetzt im Sinne des Liberalismus der Habsburg-Monarchie, das muss man auch immer unter Anführungszeichen verwenden, sondern eher josephinisch gesinnt worden, und konnte man also dann sehr gut für diese Konkordatspolitik einsetzen. Vielen Dank. Schon als Beamter des Landes Baden-Württemberg wäre ich jetzt versucht, ein Korreferat zu halten, aber als Leiter der Sitzung versage ich mir das. Ich danke Ihnen außerordentlich, vor allen Dingen auch, weil Sie die Unterschiede zwischen dem österreichischen, süddeutschen und dem norddeutschen Liberalismus indirekt sehr wirkungsvoll aufgedeckt haben und dass auch wieder diese Rolle Pio Nonos herauskam, mit dem selbst Kaiser Franz Josef, so fromm er war, keinen Kompromiss finden konnte. Unser Kompromiss ist möglich, 10 Minuten Pause, um 11:55 müssen wir aber wieder beginnen. Danke.